Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Yeah. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Rain on me. Radio Kiepenkerl. Kaufen Musik. Jetzt. Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Why can't he give her his love no more? Abwechslung, mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. To LA, New York, Vegas, to Africa. Dance. down on the floor. Dale, así me gusta. Today is the night away. Grab somebody, drink a little more. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Hallo, hier ist Ihr Radio Kiepenkerl Morgenteam am Wochenende. Sven Sandbote und Kirsten Mebs. Und mit den Kreis-Coesfeld-Rekorden sind wir momentan wieder zurück in der Schule. Wir suchen mutige, tapfere Lehrer, die dazu stehen, was sie in ihrer Schulzeit so gemacht haben. Denn es wird der Lehrer mit dem schlechtesten Zeugnis aus der eigenen Schulzeit gesucht. Na, wie war das bei Ihnen in der Grundschule oder später auf dem Gymnasium? Machen Sie mit, schicken Sie uns ein Foto Ihres Zeugnisses per WhatsApp oder auch über unsere Homepage, klicken Sie radio-kiepenkerl.de und wer weiß, vielleicht holen Sie sich ja diesen Kreis-Coesfeld-Rekord. Schönes Wochenende. Radio Kiepenkerl. Radio Kiepenkerl. Hallöchen, Silvi! Ich bin nicht Silvi. Und nimm den Arm von meiner Schulter. Besser und verwechselbar mit Mode von Hollard. Die neuen Kollektionen sind eingetroffen. Einfach mal reinschlüpfen. Dein Style, deine Mode. Hollard in Südlohn. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Girl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Way. Take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be

Oh, Abwechslung, mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I can change, but I'm here in my mood.